remember, I remember, I lost my mind. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. I think I'm crazy. And I get knocked down, but I get up again. I think I'm crazy. Na na na na na. Und Achtung für den Rap-Part. Just like me. Just like me. Just like me. Hey. Wir sitzen hier schon wieder in unserem Raum. Oh Mann, ich glaube es kaum. Wir nehmen auf das Podcast UFO. Nichts reimt sich auf UFO. Und ich freue mich auf diese Aufnahme. Und ich habe Bock, denn es ist doch ganz klaro. Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, zu dieser neuen Folge. Wir machen heute mal ein bisschen eine Wellness-Folge, eine Entspannungsfolge. Wir lehnen uns heute mal ein bisschen weiter zurück. Wir haben auf unserem Bürosessel einfach mal den Hahn gedrückt und die Schwerkraft machen lassen. Und sind entspannt, denn Stefan Titze sitzt neben mir. Und Florentin Wille sitzt gegenüber von mir. Dankeschön. Ich freue mich auf diese, ich nenne sie immer chillaxte Folge, ja. Diese berühmte Folge 49, wo wir uns zurückgenommen haben, in unseren Raum gezogen haben, den wir sonst auch immer aufnehmen. Es kann nichts schief gehen, die Aufnahme, das Mikro ist geputzt, blank geputzt. Ich freue mich einfach. Wir haben Wasser, ich habe eine Salamini-Kombo, so eine Art Beefy-Roll in Scheiße. Ich muss sagen, ich rieche da sehr viel Salami raus, aber auch eine Menge Fehlkauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Beefy-Roll ist für mich immer so ein Ding. Kriegt da keinen Salami mehr raus. Weil so lange eingeschweißt ist, kann nicht mehr Salami sein. Zumal man auch nicht genau weiß, woraus dieser Teig ist, ne? Weil das ist ja offensichtlich kein Brot oder irgendein Erzeugnis, das irgendwas mit Getreide im weitesten Sinne zu tun hat. Vor allem diese Löcher, die da reingesteckt sind immer. Ja, genau. Diese Löcher, wofür sind die gut, damit die Salami atmen kann? Nee, damit man da Senf reintun kann. Ja. Nee, aber ganz im Ernst, die gab es auch beim Aldi, diese Saletti oder heißen die dann sowas, diese Beefies halt, sagen wir es mal Beefy. Salamini. Und die gab es auch in Teigmantel, aber da war immer so ein Hohlraum noch neben der Wurst. Und ich bin mir relativ sicher, dass es dafür gedacht ist. Es war einfach ein Hotdog, es war einfach offen. Nee, aber ich glaube, dass dafür gedacht ist, dass man einfach Senf da noch reintun kann, weil man auch die gute alte Salami auch mal gerne mit Senf isst. Und das ist, finde ich, ein guter Weg, dieses geniale Produkt noch zu verbessern. Wir sind gut drauf, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Oh, und ich habe gerade gemerkt, dass ich aus Versehen eine Datei gelöscht habe. Aber ist nicht so wild. Wir sind gut drauf. Warum sind wir gut drauf, Stefan? Sag das doch gleich mal. Wir sind gut drauf, weil wir eben ein Frettchen gesehen haben. Ja, und in der Hand hatten sogar. Wir hatten ein kleines Frettchen in der Hand. Ist das großartig? Es war eine Sie, hat man nicht gemerkt. Ich habe das Fell und Rock gucken wollen, aber habe es nicht gesehen. Es war ein sehr kleines Geschöpf, sehr niedlich, es beißt nicht. Es war so süß, dass man dachte, wow, ich hätte auch gerne so eins, bis wir erfahren haben, was es frisst. Ja. Es frisst Babyküken. Ja, nicht nur Küken, sondern Babyküken. Sondern Babyküken. Kleine Babyküken. Und die flogen dann da rum im Büro. Nein, die waren eingefroren. Ja, vor allem, was die schon durchgemacht haben. Erstmal werden die geboren, was schon mal scheiße ist. Dann werden die mehr oder weniger instant vergast. Schockgefroren. Nee, die werden erstmal vergast. Ja. Weil du ja, glaube ich, nur die Weibchen überhaupt brauchen kannst, weil aus denen dann Eier letztlich produziert werden. Da werden die Füße abgehackt und die werden dann eingestampft und aus denen werden dann Eierschalen und gemacht. Die Jungs werden vergast, ja. Die Jungs werden entweder komplett zerschreddert sofort oder vergast und dann gefroren und dann tatsächlich verkauft als Futter für andere Futter. Tiere. Vor allem, ich dachte immer, Evolution funktioniert so, dass süße Tiere von weniger süßen Tieren gefressen werden. Na, also eine Maus ist sehr süß, wird gefressen von einer Katze, ist süß, wird gefressen von einem Geparden, der ist schon weniger süß, der wird gefressen von einem Elefanten. Das wird gefährlicher. Na, also je kleiner Tiere werden, desto süßer werden sie. Jetzt muss ich aber feststellen, Frettchen fressen Küken und Frettchen sind süßer als Küken. Also was ist da los? Frettchen fressen Küken, fressen... Körner. Ich dachte, da liegt irgendwie so eine Art Zungenbrecher oder nee. So. Frettchen fressen Frauken, Frauen, Frettchen fressen Frauen... Rost. Ich kann mich noch erinnern, vor 20 Folgen hast du gesagt, du versuchst bei jeder Story den Comedy-Aspekt zu finden. Mittlerweile hast du das aufgegeben, du suchst die Zungenbrecher. Ich suche schwierig auszusprechende Wörter und verbinde sie. Alliterationsfreak halt. Was glaubst du? Nee, aber das Ding ist, dass die Küken nicht lebend verfüttert werden können, obwohl das Frettchen viel lieber lebend füttern würde. Ja. Meine Frage dann, fand ich zu Recht, greift man damit nicht massiv in die Natur ein mit dem Gesetz, weil die ja nicht lebend verfüttert werden können, obwohl das Frettchen es lieben würde. Ja, aber vor allem, ich meine, wie konnten die Frettchen sich evolutionär entwickeln, wenn sie nur Küken fressen konnten? Also nur die Babys von, was sind das, Pfaue, glaube ich, wo Küken entstehen? Straußen, Vogelstraußen. Straußen. Funktioniert das so oder ist das ein Luxusding, dass sie sich jetzt, früher haben sie noch irgendwie so Wurzeln gegessen und so Ingwer und irgendwie Orangenschalen oder sowas. Hauptsächlich aber jetzt, vegan, es waren Veganer. Veganer Militant. Eigentlich, genau. Und aber jetzt können sie es auch leisten, weil sie mehr Geld verdienen. Frettchen sind ja sehr gute Verdiener tatsächlich im Tierreich, glaube ich, eine der unter den Top Ten. Na, es sind so ein bisschen, das sind so, sagen wir mal, die wohnen auch so im Hollywood des Tierreichs. Ja. Bei sagen wir mal, Leuten, die es auch an Film- und Fernsehproduktionsfirmen verschenken. Meinst du, es gibt unter Frettchen auch eine Initiative, dass sie nicht mehr Frettchen, sondern nur noch Frett genannt werden möchten? Weil genau. Frettchen ist ja beleidigend. Wir wollen diese Verniedlichung nicht mehr. Ja, wir weg sind mit nicht, dem Chen. Wir sind Frette. Glaubst du, dass sich Mädchen irgendwann mal so sehr emanzipieren, dass du noch Mad heißt? Mad werden. Mad. Mad. Mad Mädchen. Jungs und Mad. Mads. Mad. Mäde. Mäder. Mädel. Mäde. Mäde. Aber tatsächlich muss man ja mal sagen, warum hatten wir überhaupt Frettchen da? Weil wir vor 3 Tagen zusammengesessen sind und dachten uns zusammengesessen sind. Bisschen ins, wow. Ins Kölner, das, was hört, kölnische Hessische ist wieder kein Dialekt, ist einfach nur falsch. Versprochen, das ist ein Zungenbrecher. Du hast mich angesteckt mit deiner Zungenbrecher-Fan. Ich habe einen Blitz in deinen Augen gesehen. Weil wir einfach zusammensaßen von einem Text für die Sendung und dachten, Frettchen wäre noch lustig, oder? Und dann schreibt man da rein, diese 8 Buchstaben. Ja. Und 3 Tage später ist dieses lebende Ding wirklich vor Ort. Du entdeckst gerade die geilen Momente des Autorendaseins. Genial. Du schreibst Dinge auf, einfach weil du manchmal Bock hast. Oder auch manchmal als Gag. Du so denkst ist gar nicht einfach ernst auf, gemeint. Oh, jetzt ein goldener, vergoldeter Elefant, der durchs Publikum läuft. Und zack, müssen Leute arbeiten Nächte dafür. Ja. Deswegen haben wir auch so einen unfassbar schlechten, das ist wirklich auch kein Scheiß, wir haben einen unfassbar schlechten Ruf in dieser Firma. Ja. Wir beiden im Speziellen, weil wir auch anderen Räume blockieren für unser seltsames Freizeitprojekt. Aber auch die Autoren selber, ja. Weil man sich halt irgendwie aus so Hirnfürzen Dinge rauskommen, wofür andere dann einfach monatelang einfach Nachtarbeiten schieben. Ja. Zum Beispiel auch das Dülf-Example. Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von, die erste Staffel, wo irgendwer gesagt hat, boah, ist ein Galgen-Sketch oder so. Mhm. Und die Idee war, glaube ich, erst da und einen Tag später stand ungelogen ein perfekter, funktionsfähiger Galgen auf dem Hof. Eine Guillotine, ne? Ein Fallbeil. Ja, so ein Guillotine, ja. Sorry, ja, eine Guillotine. Ja. Genau. Und einfach, wo auch theoretisch einfach ein Fallbeil oben runterkommen könnte und jemand köpfen könnte. Ja. Es war eine komplett einsatzfähige Guillotine. Ja, es ist genial, weil man jetzt, glaube ich, in Syrien oder so. Ich weiß nicht, haben wir nachher verkauft. Es wird gut verkauft worden. Der Markt ist gerade da. Aber es ist tatsächlich so, dass man halt auch teilweise ironisch Dinge aufschreibt und einfach so als Gag schreibt und mal einfach so mal hinschreibt, weil es kostet ja nichts hinzuschreiben und Leute das einfach 1:1 ernst nehmen. Aber es kostet nehmen. Einen Elefanten zu buchen, ja, um das Publikum genau, zu sagen. Das einfach machen. Also das ist echt... Wir haben schon ein ganz geiles Leben, Stefan, nicht wahr? Und aber es ist doch wirklich so, du bist jetzt als Autor ja angefangen, richtig. Ja. Du entdeckst langsam so die Vorteile daran, oder? Ja. Du entdeckst so, du bist so auf du hast noch so glücklich durch die Flure, läufst du noch so. Und fängst so Bürogespräche an. Du bist noch so ein ganz euphorischer Arbeiter, während ich schon eben weinend in der Ecke immer sitze. Ja, du bist schon zynisch geworden. Und dann du meine Aktentasche hier morgens in die Ecke gekommen. Genau, du sagst, meine Ideen werden eh nicht genommen, ey, die haben eh keine Ahnung, was lustig ist und was nicht. Und ich gehe noch wirklich mit viel Enthusiasmus ran, ja. Und versuche die Leute auch ein bisschen kennenzulernen und so. Tatsächlich, unser beider Kollege Max Bierhals hat am Anfang der Staffel gesagt, diese Staffel merke ich mir nicht mehr die Namen der Praktikanten. Und ich habe mir gesagt, nein, so will ich nicht werden. Ich will das genaue Gegenteil haben. Ich merke mir den Namen aller Praktikanten. Dafür meiner Kollegen nicht. Ja, genau. Man muss ja nicht Prioritäten setzen. Ja. Und meinen eigenen Namen habe ich vergessen. Du, ich habe Folgendes haben wir ja gemacht. Wir haben ja unter der Woche, weil wir der Community was zurückzahlen wollten, ja. Haben wir unsere Jimmy Carr-Tickets verlost. Tatsächlich, was wahrscheinlich viele als Gag wahrgenommen haben und es gar nicht geglaubt haben. War tatsächlich so, denn Stefan hat in weiser Voraussicht, glaube ich, schon vor 3 Monaten diese Karten gekauft, denn Jimmy Carr, ein großer britischer Comedian, ist nach Köln gekommen, hat Karten gekauft. Leider musste ich an dem Tag umziehen, war in Berlin und Stefan will nicht alleine gehen, weil das an seine Kindheit erinnert. Nee, ich konnte auch nicht, weil ich hatte plötzlich ein Date. Ein und warum bist du dann nicht mit deinem Date dahin gegangen? Die ist auch ein gutes erstes Date. Kann kein Englisch. Aber es war noch untertitelt alles. Sie kann auch, sie ist blind. Eine das erklärt einiges. Blinde Ausländerin. Ja, das ist hart, blinde Ausländerin tatsächlich. Ja. Und weiter jetzt. Und Folgendes habe ich jetzt eben mal in Erfahrung gebracht. Ich habe die Nummer von unserem Gewinner, aha. Die Handynummer. Und ich dachte mir, wir rufen den jetzt einfach mal an. Der tatsächlich da war, er hat Fotos gemacht für uns, wir haben sie auch gepostet. Moritz H. hat die Tickets gewonnen. Er hat den lustigsten Tweet, wie wir fanden, geschrieben. Und er war der Einzige, der aus Köln kommt. Ja. Und deswegen, und wir dachten auch, dass alle haben so ironisch teilgenommen, wie, da kann ich nicht und sowas, wo man auch nicht mehr trennen konnte. Ja. Irgendwie, wo ich dachte, wie machen denn seriöse Gewinnunternehmen eigentlich, Gewinnspielunternehmen, wie lösen die das denn, wenn jemand ironisch teilnimmt? Und er meinte dann, habe ich ihm geschrieben, ja, du hast übrigens gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Er meinte, ja, wie jetzt? Aber ich kann noch gar nicht. Er meinte, du kannst erstens und zweitens, nimmst auch beide Tickets, du scheiß Arschloch. Und du hast was gewonnen. Freu dich gefälligst darüber. Ja. So, und der war jetzt da, dem hat es auch Spaß gemacht. Entschuldigung. Und den rufen wir jetzt an. Ich habe die Nummer. Ja. 015141. Das heißt, ihr musstet nur 48 Folgen auf den zweiten Teil des das Podcast-UFO-Telefonstreichs warten. Genau. In Folge 1 und in Folge 49. Jetzt ist es wieder soweit. Stefan, schmeiß den Apparat an! Wie machen wir es jetzt? Ja, chill mal kurz. Wie machen wir es kurz jetzt logistisch? Kommst du kurz rum, dass wir beide. Ja, ich sitze auf dem Sofa, du kannst rankommen. Ich kann jetzt das Sofa schlecht zu dir rüber tragen. Hörst du ihn denn jetzt, wenn ich ihn auf laut stelle? Ja, davon gehe ich aus. Moritz, so. Aber wollen wir erst so tun, als wären wir jemand anders? Wollen wir erst. Wir tun so, als wären wir vom Gesundheitsamt. Nee, Umfrage. Hallo, hier ist das Statistische Gesundheitsamt. Können wir eine Umfrage vielleicht durchführen bei Ihnen? Wie oft in der Woche haben Sie Geschlechtsverkehr? Wäre die erste Frage. Keinmal, ich bin Podcast-UFO-Hörer. Ach, damit, er hat es schon rausgefunden. Das war natürlich auch super, super sicher auch geschauspielert jetzt von uns. Martin Weber hier, Kriminalpolizei Köln. Hallo, guten Tag. Wir hätten eine Frage. Wo waren Sie denn gestern Abend? Ja, diese Rollenspiele. Mann, warum können wir keine Pranks, Alter? Das ist doch scheiße. Wir können keine Rollenspiele mehr seit Folge 13. Weil die Community hat uns zerstört. Also, hallo Moritz, wie geht's dir? Hallo. Ist er jetzt eigentlich Hörergast eigentlich? Zählt es jetzt nach Cordula? Ist es schon Hörergast? Du oder bist ist der zweite Hörergast. Herzlich willkommen in der Pufopedia. Du kriegst auch einen Beitrag. Was machst du denn gerade? Machst du Sport oder wo bist du denn? Ich bin gerade unterwegs zu einem Kumpel. Ja. Noch kurz. Ich hab mir fast gedacht, dass ihr mich gleich anruft, ja? Ja, ich hab nämlich nach deiner Nummer gefragt. Und zwar, weil wir wissen wollten, wie dir Jimmy Carr gefallen hat. Es war super. Ihr nehmt gerade auf, ne? Ja. Soll ich erstmal hochgehen und dann ruft ihr mich nochmal an? Oder könnt ihr das nicht rausschneiden? Ihr schneidet doch immer, oder? Nein, wir schneiden nicht. Wir wollten heute mal wieder eine Folge machen, wo wir nicht schneiden. Also bitte bring jetzt einfach deine Anekdote zu Ende und dann legen wir auf. Der masturbiert doch gerade, der will noch kurz. Okay. Ja, Jimmy Carr, wie war's? Super. Es war sehr schwer, jemanden zu finden, der mitkommt. Warum? Weiß nicht, weil meine Freunde wahrscheinlich alle kein Englisch können. Und deine Freundin? Hä? Meine Freundin auch nicht. Okay. Deine Mutter? Ja, die war weg, die hab ich auch gefragt. Okay, und wen hast du dann gefunden? Dein Vater? Ich hab der auch. Ich hab gefunden. Hast du Geschwister? Den Bruder von einem Kumpel, ja. Alle weg. Wo sind die denn alle? Oh Gott. Sind die, die sind seit 13 Jahren weg, ich weiß nicht, wo sie sind. Vielleicht bist du auch einfach nur weg und die sind. Genau. Wie viele Leute in deinem Umkreis müssen weg sein, damit du eigentlich weg bist? Das ist eine gute Frage. Ja. Was denn passiert mit deiner Familie? Ja, die waren in München. Und was ist dann passiert? Ja, also, dann habe ich nach Freunden gesucht. Die mitkommen. Sehr lange, sehr ausgiebig. Gefunden. Bis kurz vor der Show habe ich den Bruder von einem Kumpel gefunden, der gerade in Köln war. Und der hatte Bock. Der hatte richtig Bock. Der kannte Jimmy Carr nicht, ist aber mitgekommen und hat sich köstlich amüsiert. Also von da aus habt ihr uns beiden einen sehr schönen Abend. Aber wie war denn sein, das sind uns ja als Humorfüchse, wie ich uns ja immer nenne. Wie war denn so sein Humor? Was hat der so erzählt? Hat er Geschichten aus seinem Leben erzählt? Waren es untenrum Witze? Viel Pipi-Kaka-Titten? Ja, der erzählt ja einen Witz nach dem anderen sozusagen. Alles dabei, was ich mag. Wirklich? Pipi-Kaka-Witze, untenrum Humor. Ja, aber auch politisch relevant und gesellschaftskritisch. Ja, das habe ich meistens nicht verstanden. Okay. Also. Kannst du dich an einen Gag erinnern, der dir besonders gut gefallen hat? Wir lieben ja Fremdcontent. Ja, genau. Und ich kann so gut Witze nacherzählen. Der hat eine Entweder-Oder-Frage gestellt. Das war nice. Der meinte, would you rather sit on a dick and eat cake or sit on a cake and eat dick? Das war ein guter Witz an den. Aber das hat also eine gute Frage. Publikum als SMS geschrieben. Gedacht, waren noch mehr vom Neo-Magazin da. Ja. Ah, verstehe. Ah, guck an. Ja. Aber ich nicht, Das Lustige ist, dass bei dir gerade die Verbindung immer genau dann aussetzt, wenn es wichtige Trigger-Words kommen. Die Pointe ist, ja. Und ich mir denke, okay, okay, und dann verbindet in die Verbindung ein bisschen. Wie lange hat er gemacht? Er hat gesagt, eine Stunde in zwei Stunden gestreckt, hat er auch reingehalten. Das waren wenig Deutsche da, habe ich mir gedacht. Waren fast nur Engländer. Ja, die Deutschen. Wie hat denn die Kartenübergabe funktioniert? Wie habt ihr das gemacht? Ich habe ihn getroffen. In Deutsch. Wirklich? Ja, du triffst dich mit Hörern. Meet and greet, klar. Wie soll ich dir die Karte denn sonst gegeben? Okay, dann Moritz, jetzt mal ganz kurz. Wie war denn das Treffen mit Stefan? Wie hast du ihn dir vorgestellt und wie war er wirklich? Also, ich habe ihn mir größer vorgestellt. Ich gehe geduckt. Und lustiger. Du scheiß Arschloch. Aber hattest du denn ein bisschen Respekt? Also, warst du ein bisschen schüchtern oder kam dir gut ins Gespräch? Warst du starstruck? Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber du warst nervös schon. Ich war eigentlich nicht nervös. Ich dachte, wir unterhalten uns länger, aber ich musste auch arbeiten und du musst ja auch wieder. Ich muss leider nach Hause, deswegen habe ich so die ganze Zeit auf die Uhr geguckt, nervös und dachte mir, wann hört er endlich auf zu reden, kann ich jetzt endlich. Wann ist es sozial akzeptiert zu gehen? Ne? Ja. Aber du hättest ihm gerne noch ein paar Fragen gestellt, oder? Weil er hat ja führt ein aufregendes Leben, er hat viel Erfahrung gemacht. Ja, genau. Du kannst ihm jetzt noch eine Frage stellen. Du kannst uns jetzt die Fragen stellen. Jetzt bin ich so auf dem Spot, jetzt weiß ich nicht, was ich fragen soll. Ich hätte auch, glaube ich, keine Fragen gestellt. Hast du denn Themenwünsche für die Folge noch? Bald gehen wir auch auf Folge 50 zu. Da wollten wir eigentlich so eine hörerverbundene Folge machen. Weiß ich, keine Ahnung. Nein. Ich hab irgendwann gesagt. Aber wünschst du dir irgendwie Sachen von uns, die wir mal ansprechen? Ihr könntet mal sagen, wer sich schon so beworben hat, den ihr besuchen sollt. Und dann mal überlegen, wen ihr nehmt, live. Ja, das ist bestimmt sehr spannend, das machen wir. Okay, hast du noch coole Vorschläge, oder? Nein, leider nicht. Okay, du gehst zu einem Freund, was ist für ein Freund? Ist ja cool? Ja, geht so. Das ist, wie gesagt, ich habe ja nicht so viele, da muss man mit dem zufrieden sein, was man hat. Und was macht ihr heute Abend? Keine Ahnung, Neo-Magazin gucken wahrscheinlich. Chillen einfach. Ja, genau. Und chillext mal ein bisschen, wir machen auch eine chillaxte Folge, ihr chillaxt. Ja, nächstes Mal kommt vorbei. Dann machen wir Donnerstag zusammen eine Folge. Ja. Leider keine Zeit, tut mir leid. Leider. Also ihr guckt das Neo-Magazin jetzt irgendwie zusammen oder so. Ist das so ein Ding bei euch? Nö, wir treffen uns mal jede Woche irgendwann mal an einem Tag. Ja, und dann... Okay, also wir müssen dann leider weiter, wir haben noch einen Termin. Zeit. Ja, die Verbindung ist leider ganz schlecht, wir müssen auflegen. Ja. Moritz, Marco... Ich freue mich, dass wir dich erreichen konnten, dass du einen schönen Abend hattest bei Jimmy Carr. Florentin und ich wünschen dir und das ganze Team wünschen dir von ganzem Herzen ein schönes Leben. Toi, ja, toi, toi, toi. Ciao! Tschüss. Netter Kerl. Ganz, ganz interessanter junger Mann. Hat sich aber gut entwickelt. Ich finde, auf dem Foto sah er irgendwie ein bisschen unsympathisch aus. Ja, wir haben uns so lange überlegt, ob wir nicht einfach... Diese Karte ausnutzen sollten, um irgendwie, weiß nicht, Frauenkontakt zu bekommen. Aber haben uns dann doch entschieden, einfach Moritz zu nehmen. Er war die safe Wahl. Ist das ein gutes erstes Date auf ein Jimmy Carr Stand-Up-Comedy? Oh, ich weiß nicht. Ich finde so Konzerte und so Stand-Up, was ist das, Shows? Ist schon sehr speziell, gerade auf Englisch halt. Nicht jeder Mensch spricht Englisch und auch so gut, dass die Gags ankommen. Ja, vor allem die ganze Zeit zu lachen, ist, glaube ich, auch einfach keine gute Erfahrung. So. Ja. Also du willst nicht die ganze Zeit neben mir sitzen, wie ich da mit meiner seltsam lache. Die ganze daneben irgendwie, dass ich gar nicht fassen kann, was ich gerade höre. Ich glaube, schlimmer wäre es, wenn sie die ganze Zeit nicht lacht. Dann würde ich auch die ganze Zeit denken, so scheiße, fuck. Das ist so, wenn man einen Film aussucht und dann gefällt der anderen Person der Film nicht und dann denkt man sich die ganze Zeit, kann man sich auf den Film, den man selber vielleicht gerne mag. Was ist dein Lieblingsfilm? Der Will Be Blood. Und du die ganze Zeit mit so einem offenen Mund die ganze Zeit hier guckst. Wie gehört? Hast du gesehen? Was ist das denn? Hallo? Hallo? Die meinte ich. Ja. Ja, und dann keine Reaktion kommt halt, ja, schade. Naja, was würdest du empfehlen? Gutes erstes Date? Stefans Flirt-Tipps? Was ich richtig geil finde, also wenn es dir wirklich wichtig ist, würde ich abgefahrene Dinge machen. Mhm. Zum Beispiel Heißluftballon. Mhm. Oder ein Boot mieten. Tretboot mieten, meinetwegen. Mhm. Ich meine, hier in Köln kannst du dir bestimmt. Im Rhein. Einfach gegen die Ströme. Zwei Menschen sind gestorben. Man kommt irgendwo in Malmö so wieder Idee raus. What? Ja. Wie verantwortungsbewusst müssen wir eigentlich mit Tipps umgehen eigentlich? Wir haben jetzt ein paar Sehr Hörer. Verantwortungsbewusst. Stell dir vor, wegen uns sterben zwei Leute im Tretboot im Rhein. Ja, kann gut sein. In so einem schwanenförmigen Tretboot. Nee, aber irgendwas Tolles. Also so, auch in Köln gibt es halt diese Seilbahn, wo man quasi über die Stadt fliegen kann. Weil man fliegt nicht, weil man in der Seilbahn befindlich ist, aber. Das ist ein Flugzeug, oder was? Korrekt. Okay. Und da kann man halt über die Stadt schweben. Und das fände ich halt geil. So eine Aktion halt. Ich glaube, Fliegen ist beim ersten Date gar nicht schlecht, oder? Wohin denn? Einfach ein Flug. Einfach mal nach Amsterdam oder so und dann wieder umkehren. Ja. Oder direkt so einen Urlaub, so direkt committen, direkt sagen. Ja, vor allem, weil man am Flugzeug, wenn man fliegt, dann lernt man ja auch die ganzen. Auch geht ja was schief. Das Flugzeug hat meistens Verspätung, du musst ja lange warten, du musst ja lange Zeit überbrücken. Das sind diese ganzen Situationen, wo dir Verwandte auch tierisch auf die Nerven gehen. Ne? Und wenn du diese ganzen nervigen Stationen schon beim ersten Date durchmachst, lernst du, glaube ich, die Person viel besser kennen. Ja, es ist ja so, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Extremsituationen schweißen ja Menschen sehr zusammen tatsächlich. Jetzt du mich jetzt schon. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Eure Hochwohlgeborenheit. Ja. Was sollst du sagen? Nee, dass Extremsituationen ja Menschen sehr eng zusammenschweißen und so ein Flugzeugabsturz ist eigentlich auch ideal, tatsächlich. Also kann man nur drauf pochen eigentlich, drauf hoffen. Ja, wenn man nicht stirbt, hat man einfach ein gutes Leben. Ja. Die bei Lost sind ja auch alle wahnsinnig gut miteinander klargekommen. Ja, das stimmt. Eine gute Serie, bis aufs Ende, tatsächlich. Rauchmonster habe ich nicht verstanden. Übrigens, die Serie habe ich komplett bei Wikipedia nachgelesen. Ich hab die erste Folge geguckt, dachte ich mir, okay, ist mir zu langsam erzählt, aber alle reden darüber, ich will die Story jetzt wissen und da habe ich mir die ganze Story bei Wikipedia durchgelesen. Die ganze Handlung, alle Staffeln. Wie viele Wikipedia-Artikel hast du schon komplett gelesen? Das ist eine gute Frage, ich glaube keinen richtig. Ich glaube ich schon viele, also ich bin oft auf Wikipedia unterwegs. Wir hatten ja zum Beispiel als One-Liner-Thema in der letzten New Magazine-Folge Julians Blog, der wegen seinem Auschwitz-Kommentar Probleme bekommen hat, jetzt verurteilt wurde wegen Volksverhetzung. Und da habe ich halt auf die Wikipedia-Seite von Auschwitz geschaut, einfach ob da irgendwie Comedy-Potenzial irgendwo drin liegt. Ob man dann zum Beispiel so einen Gag machen könnte wie, er meint ja gar nicht das Konzentrationslager, sondern die berühmte Sehenswürdigkeit. Genau, die berühmte Sehenskirche Auschwitz, so der meinte das ja gar nicht. Aber Auschwitz hat leider überhaupt nichts zu bieten, außer dem KZ, deswegen ein bisschen blöd. Jetzt sind wir schon wieder bei Auschwitz tatsächlich, genau wie letzte Folge. Ja, genau. Aber naja. Ich verstehe nicht ganz. Also, er wurde jetzt wegen Volksverhetzung zu Folks, 15. Folk. Er hat sich über die Musikrichtung lustig gemacht. Folkverhetzung. Er wurde zu Volksverleihung. Verleihung in Niederlande. Wurde er. In die Niederlande. Sagen wir mal. Verurteilt auf 15 Jahre Bewährung, 15 Monate Bewährung. Nein, auf 15.000 Euro Geldstrafe, auf 15.000 Jahre Freiheitsstrafe und wie viel Bewährung? Und 3 Euro Geldstrafe. Nee, okay, und 6 Monate auf Bewährung, glaube ich, und 15.000 Euro Geldstrafe. Kann uns das auch passieren? Ja. Tatsächlich ist ein guter Punkt. Was müssten wir jetzt sagen? Weil ist es ja tatsächlich öffentlich. Eigentlich ja, ist aber bei es ihm gar war doch so die Nummer, bei ihm war doch die Nummer, er meinte ja, der Richter versteht keinen Spaß. Der Richter meinte ja, du hast Scheiße gebaut, du irgendwie, das ist nicht cool gewesen, das war auch nicht lustig, das kann man nicht auch als Kunstfreiheit verstehen. Und er meinte dann auch, der Richter war einfach ein lustiger Typ. Ja, vor allem, er hat einfach keinen Spaß verstanden. Herr Block, wie lautet Ihre Verteidigung? Ja, mein Gott, da macht man Witz. Das war's im Grunde. Dankeschön. Das war meine Verteidigung. Setz dich hin. Also, wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen, wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt, zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen auffordert. Wenn ihr jetzt gerade erst einschaltet, wundert euch nicht, ihr seid beim Einschlafen-Podcast. Herzlich willkommen. Paragraph 130 Strafgesetzbuch. Das heißt, wir müssten jetzt. Wow, das finde ich einen geilen Podcast. Das Strafgesetzbuch vorlesen. Ja. Das heißt, wir müssten jetzt zu Gewalt gegen eine religiöse, rassische und nationale Gruppe aufstacheln. Haben das heißt, wir schon. Wenn wir jetzt sagen würden, tötet alle Schweden, ist es im Grunde schon Volksverhetzung eigentlich. Oder? Ich glaube, das hat noch. Ich glaube. Was wurde weniger in der Geschichte gesprochen, ausgesprochen, welcher Satz? Tötet alle Schweden? Oder schwedet alle Schwedet oder alle tötet alle Juden? Ist klar die Antwort, oder? Warum? Du verpackst gerade deine Volksverhetzung. Ich verpacke gerade meine Volksverhetzung in einem humoristischen Kommentar. Ja. Aber also welche dieser Sätze wurde in der Geschichte häufiger gesagt? A. Tötet alle Juden. B. Ausländer raus. C. Vergast. Florentin ist vergeben. Ist schon vergeben. Oder D. Alle Christen müssen sterben. Ich habe es jetzt nicht gesagt. Das war jetzt eine indirekte Rede, weil wir es ja als Quizfrage formuliert haben. So kann man sich nicht darum. Das ist tatsächlich. Ich glaube, wer wird Millionär, wenn nicht alles als Quizfrage verpackt hätten. Problem, ja. Wow, wow, wow. Da steht jetzt tatsächlich Paragraph 130 Absatz 2b. Solange die Aussprache als eine Quizfrage verpackt ist, ist die Strafe nichtig, tatsächlich. Cool. Ist tatsächlich eingebaut. Kann man ganz gut machen. Ich dachte erst, du lügst, aber dann hast du das Wort nichtig benutzt. Mhm. Da dachte ich mir, da kommst du gerade nicht drauf, das muss da stehen. Ich war auch sehr froh, dass ich es geschafft habe, den Satz durchzuziehen und nicht kurz vor Ende nochmal gestolpert zu sein. Ja, und mit nichtig zu beenden vor allem. Ja. Sag mal. Mal einen kurzen Einblick in Stefans Privatleben. Ja, auch immer in jeder Scheiß voll kommst du damit um die Ecke. Nein, lass uns doch mal ganz kurz über die Avocado reden. Weil ja. In Stefans Leben ist einiges passiert, in seinem Privatleben, auch in seinem körperlichen Wohlbefinden. Und da möchte ich einfach mal ganz kurz reinstochern in dieses kulinarische Bienennest, das der Stefan hier vor mir ausgebreitet hat. Was ist ich da los? Geht da was zwischen dir und Avocado? Ich war dir noch nie so dankbar in meinem Leben. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und du hast mir diesen Montag eine ganz neue Welt eröffnet. Mhm. Und ich bin dankbar dafür, dass du mein Leben auf den Kopf gestellt hast. Du hast mir, das fing an, wir gingen in Netto, wir gehen öfter mal in Netto, wir lieben Netto. Und wir hassen Penny, wir lieben Netto. Was mit und, Norma? Norma ist okay. Kit? Hit? Hit ist großartig. Kick? Mhm. Kit? Mhm. Und dann hast du mich zu diesen seltsam geformten, birnenförmig geformten. Birne. Die aber schwarze Pestbeulen eigentlich aussehen. Aha. Geführt. Ich dachte mir, was ist das? Was genau ist das? Florentin, als wäre es das Normalste der Welt. Ja, Avocado. Es ist eine Avocado. Und dachte ich mir, was genau hat er jetzt damit vor? Florentin greift öfter mal zu seltsamen Dingen. Und ich greife meistens auch dazu. Fehlkauf meistens. Aber dann hast du mir diese Avocado gezeigt und ich habe mich gefragt, was macht er jetzt damit? Und du hast gesagt, na, ich schmier mir das aufs Brötchen. So als wäre es nichts. Sowas müsst ihr euch vorstellen, das haut er einfach in einem Nebensatz raus. Ja. Unser Florentin. Ja, so bin ich. Das haut er einfach. Ich bin nicht aufzuhalten. Du bist ein Draufgänger, das haust du im Nebensatz raus. Und Grenzgänger. Ich dachte mir, what? Ja. Ist das möglich, eine Frucht aufs Brot zu schmieren? Mhm. Und dann hast du mir gezeigt, wie perfekt, wie man die perfekte Avocado findet, indem man die ein bisschen eindrückt, indem man jede anfasst, die im Supermarkt da ist, ein bisschen eindrückt und guckt, wie hart die sind. Und dann kann man die sich einfach aufs Brot schmieren. Einfach noch, also Avocado-Hälfte auf dem Brötchenseite, Salz, Pfeffer drüber, zap, zap. Es ist auch die perfekte Menge. Ja. Es ist perfekt, es ist wie Butter zu schmieren quasi. Es ist unfassbar. Und danach kannst du einfach, ich kann gar nicht reden, weil ich so aufgeregt bin, aber du hast keine Verpackung, aber du kannst quasi einfach da raus so löffeln und aufs Brot spielen und dann schmeißt du die Avocado weg. Ist perfekt. Ja. Und ich frage mich, was ist noch alles möglich? Ich meine, es schmeckt auch super gut mit Salz und Pfeffer. Ja. Wenn man nicht einfach irgendwie was kauft, was man aufs Brot spielen kann. Ich brauche keine Marmelade mehr. Nie wieder. Kürbis vielleicht? Ja, Kürbis ist nicht mehr. Kürbis könnte vielleicht eine ähnliche Konsistenz haben, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt eine neue Welt entdeckt, habe aber Angst, dass die Welt da schon wieder vorbei ist, weil es keine andere Frucht gibt, die man auch so... Ja, die Tür ist offen, man denkt sich, ich gehe durch die Tür durch, aber dahinter ist direkt eine Wand. Es ist auch nur so eine ganz kleine, so eine usselige Abstellkammer. Also ist nur mit ganz vielen Avocados. Ja, also ich muss sagen, mega gut. Seitdem habe ich jeden Tag Avocado gegessen. Und, es gibt ja diese Avocado-Sorte Hass, ne? Das steht ja manchmal auf der Avocado steht Hass drauf. Und so heißt halt einfach die Sorte. Nee, ist ja irgendwie so ein argentinisches Wort oder so ein Kram. Und es gibt tatsächlich was übersetzt so viel bedeutet wie Hass. Ja, genau. Oder Schach. Keine Ahnung. Und da gibt es ja tatsächlich so eine Verschwörungstheorie, die sich auch so mit Strichcodes und so beschäftigt. Die sagen, Produkte, auf denen Strichcodes sind, haben irgendwie schlechte Energie, weil die Energieströme irgendwie gestört werden. Und die müssen also die erst jedes so, Produkt. Mehr oder weniger. Und die müssen die erst so aus. Und es gibt tatsächlich manche Bioläden, die dann auf ihren Strichcodes so X'e durchgemacht haben, was den Strichcode so sich nicht stört. Aber tatsächlich die Energie neutralisiert, was ich eine absolute Frechheit finde, weil solchen Vollidioten sollte man nicht nachgeben. Aber tatsächlich haben die auch auf einer verschwörungstheoretischen Seite geschrieben, dass wenn das Wort Hass auf Avocado steht, dass dann auch die Energieströme irgendwie gelenkt werden, einfach weil Hass ein negatives Wort ist. Und wow. das ist echt albern, weil da ist einfach langweilig. Das ist eine langweilige Verschwörungstheorie. Ich sag, Verschwörungstheorien müssen aufregend sein und abgefahren, dann habe ich auch Spaß daran. Aber da auf die Idee zu kommen, dass wenn Hass auf einem Produkt steht, dass es dann schlechte Energie verbreitet, da sage ich, nee. Don't be boring. Das finde ich ist die einzige und wichtigste Regel des Lebens. Don't be boring. Man kann den größten Scheiß erzählen der Welt, solange man nicht langweilig ist, das ist alles okay. Weißt ja, du? Solange ist du okay. unterhältst dabei. Ja. Solange du die Welt ein bisschen Zeit genau. ein bisschen kürzer machst. Volksverhetzung, ja, aber langweilig, nein. Und ich finde auch da sollte man nur bestrafen, wenn Volksverhetzung keinen Unterhaltungswert hat und einfach nicht lustig ist oder nicht aufregend ist, dann bestrafen. Ich glaube, so ähnlich ist es auch verfasst im Grundgesetz. Also so ähnlich. Es sei denn, man muss lachen. Genau. Mindestens drei Hs müssen fallen. Hahaha ist dann schon genug. Schreibst du in Konversationen eher Lachsmilies oder Haha? Ich schreibe Haha. Aber auch nicht so oft, ne? Ich schreibe Hahaha eigentlich, dreimal meistens. Nee, du eigentlich, also bei mir machst du oft, ganz, ganz selten machst du nur Hahahas. Oft lässt du einfach nur so ausklingen und sagst später Haha. Im Gespräch. Ich sammle die ganzen Lacher und sobald ich dich sehe, dann lache ich dich so lange an für die ganzen geilen Tweet-Ideen, die du mir schickst und die ganzen tollen Gag-Ideen. Ja. Apropos Verschwörungstheorie, du hast mir einen Podcast gezeigt. Du hast mir davon erzählt. Mhm. Und ich habe mir den jetzt angehört. Der sogenannte Serial-Podcast. Uralt schon, hat wahrscheinlich schon jeder draußen gehört, der sich für Podcasts interessiert. Hat jeder mindestens einmal gehört. Stefan hängt natürlich wieder hinterher, hat heute die Avocado entdeckt, eine Frucht, die einfach von Menschen seit Jahrtausenden domestiziert wird. Das stimmt nicht. Morgen kommt er mit Gummibärchen um die Ecke. Leute, ihr glaubt nicht, das sind Beeren, aber klein und fruchtig. Ich habe so eine längliche, gelbe Frucht entdeckt. Was ich glaub ist denn nicht, da was los? Ist denn das? Die kann man schälen. Naja, du weißt nicht, dumm. Aber unfassbar. Also ich meine, es gibt den Einschlafen-Podcast. Haben wir schon oft erwähnt. Hilft einem, die reden also langsam halt, die reden auch ein bisschen näher am Mikro und freuen sich einfach, wenn man zuhört. Entspannende Themen. Und ich sag mal, es ist ein bisschen entschleunigter. Wolken. Die reden auch immer ein bisschen langsamer als Rasen. Wir. Sodass man einfach gerne Wind. Mal die Augen zugemacht. Willen. Und es fallen nicht so Wörter Meer. Wie Mord und Blut. Küste. Und plötzlich kommt eine schwarze Schiff. Gestalt am Fenster da vorbei und. Ah! Das finde ich auch immer so lustig. Wenn im Einschlafen-Podcast. Lass uns doch mal zu Gast sein, bitte. Und dann zwischendurch genau. mal so: Na! Ein geiles Zeit. Tod, Mord! Mord! Und das, der Serial-Podcast, für die es nicht kennen, ist einfach so eine Journalistin, die einfach jahrelang recherchiert hat und einfach so einen Mordfall aufrollt neu. Und man halt die Original-Telefonate, die sie geführt hat, mit Opfern und Tätern führt und so weiter. Mega cool. Aber es ist das Gegenteil des Einschlafen-Podcasts, finde ich. Weil ich dachte mir so, okay, Aufwachen-Podcast. Ich hab so mein Handy dann so neben aufs Bett gelegt, hab schon die Augen zugehabt, alles dunkel und so. Und irgendwann lag ich einfach mit so aufgerissenen Augen im Bett, so aufgerichtet. Weil es einfach unfassbar, es war unfassbar nervenaufreibend. Mhm. Weil die einfach so einen krassen Mordfall halt aufrollt. Und du plötzlich auch quasi die Telefongespräche hörst, Telefonate hätte man auch sagen können, mit Opfern oder wirklich potenziellen Tätern, die verurteilt sind aus dem Gefängnis und neben dir hast du einfach dein Handy, wo du jemanden daraus sprechen hörst, der womöglich jemanden umgebracht hat. Ja. Es ist so gruselig. Ja. Wie hast du den konsumiert? Tatsächlich unterwegs. Immer wenn ich von A nach B laufen musste, habe ich den angeschmissen. Und mir dann ordentlich mal ein bisschen Audiogold in die Ohren gedrückt. Glaubst du, man läuft eher von A nach B oder von B nach C? Wie viele Leute verpassen die Chance, von B nach T zu laufen? Die Frage ist, kommt man jemals bei B an? Oder ist man eigentlich immer auf dem eigentlichen Weg nach C? Aristoteles, der Weg ist das Ziel. Hat das Aristoteles gesagt? Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Pythagoras. Was ist dein aktueller Buchstabe? F. An dem du gerade bist? F. Und wo bist du gerade auf dem Weg dahin? Ich bin auf dem Weg zum K. Aus dem Grund, ich bin ein bisschen verlaufen. Und ich hab mich umgehört und K wäre dann der nächstbefindliche Buchstabe. Ich bin bei der 99 gerade. Ich bin komplett abgeraten tatsächlich. Ich war keine Ahnung vorgestern mehr. War ich beim Sushi-Emoji. Da dachte ich mir auch, ups. Ja, das ist schwierig. Vielleicht ein bisschen falsch abgebogen. Ja. Aber hast du das CIS gesehen? Das hat mir immer gewunken. Ja. Von einem Berg runter. Mach mal ein CIS. Na. Nee. Wir sind halt ein bisschen entspannt. Ich merke es gar nicht. Also ich finde es echt ganz angenehm, dass wir uns heute mal ein bisschen zurücklehnen. Also ich mach meinen Laptop jetzt mal zu. Ey, ich habe heute so viel gefressen den ganzen Tag über. Es ist echt so schlimm. Wir haben halt wahnsinnig viele Süßigkeiten gekauft, weil wir einen Beitrag machen über einen Süßigkeitenverkaufsautomaten tatsächlich. Und allein, ich habe einfach keine Willenskraft. Wenn Süßigkeiten am Tisch stehen, muss ich die essen. Da gibt es einfach nichts drumherum. Das ist wirklich katastrophal. Ich habe da keine Willenskraft. Das geht einfach nicht. Es muss einfach weg. Das ist wirklich so ein, das ist wie wenn ein Berg manche Menschen müssen einfach auf diesen Berg klettern, weil er da ist. Und du fragst sie, warum denn? So ist doch, aber so, nein, einfach weil er da ist, der ist einfach so undeniable. So. Das ist auch so, der muss halt beklommen werden. Und das ist bei mir beim Essen auch so. Das muss halt einfach vernichtet werden. Das geht nicht anders. Ja, ich habe auch gerade überlegt, ob es bei mir sowas gibt, was irgendwo rumsteht. Und dann kann ich nicht anders. Also Essen ist halt relativ verbreitet, würde ich sagen. Berg wäre halt Special Interest. Ich überlege gerade, wo ich nicht zögern kann. Ich glaube, bei einem guten Wein. Nee, ich dachte jetzt so, bei einem guten Trampolin. Wenn ich an einem guten Trampolin vorbeilaufe, sage ich, da kann ich nicht Nein sagen. Da juckt es mich schon. Entschuldigt mich für die nächsten zwei Wochen. Ich war mal im Trampolin über dem Meer. Das war geil. Da hast du noch ungeguckt, dann hast du das Meer gesehen. Und da dachte ich mir, Trampolin ist geil, aber selbst wenn es ist Reis oder so, weil ich war ein sehr dickes Kind und hatte eigentlich konstant die Angst, dass unter mir der Boden zusammenbricht. Ja. Das war eigentlich meine konstante Angst. Jede Brücke, die ich überquert habe, war eine potenzielle Todesfalle. Und deswegen war das eigentlich da sehr angenehm zu wissen, okay, wenn ich da durchfalle, dann bin ich zumindest im Meer einigermaßen gut aufgehoben. Von daher war das sehr angenehm für mich. Ich kann nicht schwimmen, aber es würde mich zumindest auffangen. Ja, tatsächlich. Ja. Ich war mal am Grand Canyon, da ist ja oben dieser Glasswalk. Ja. Weißt du, wo man dann quasi Kilometer tief nach unten gucken kann. Da waren dann Leute, die waren auch ganz nett, diese Guides, weil man darf da auch mit so speziellen Schuhen muss man da rumlaufen. Guides ist geil, ne? Und dann waren dann so Leute, die gefragt haben, woher ich kam, weil die meinen strangen Dialekt bemerkt haben. Und dann haben die mir gesagt, okay, du kommst aus Deutschland? Ja, das Glas hier kommt auch aus Deutschland und wir haben Risse festgestellt. Ihr könnt euch ja gleich unterhalten. Und der gleichen Basis. Ja, so ähnlich. Das Glas kommt aus Deutschland, du kommst aus Deutschland. Und wir, wir haben Risse festgestellt. Wie kann das sein? Und ich so, what? Sehr gut. Erstmal, du bist direkt dafür verantwortlich. Erstmal will man, wenn man drei Kilometer in Höhe auf einem Glasboden steht, nicht hören, wir haben Risse festgestellt. Ja. Erstens. Zweitens. Man will nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Ich will nicht dafür, genau, weil ich aus dem Land komme, wo das Glas halt herkommt. Und dann habe ich mich da so in der Defensive gefühlt, wo ich mir dachte, nein, ich habe hierfür bezahlt, ihr sollt mir das zum Erlebnis machen. Ja. Wärst du gern mal dick? Okay. Ich akzeptiere diese Frage zunächst einmal. Weil warst du jemals dicker als jetzt? Ja. Ja, wirklich? Weil du bist jetzt eigentlich schlank, könnte man sagen, so halt. Dabei einfach. Ich bin normal schlank, aber auch nicht so schlank, dass man sagt, dass Frauen sagen würden, wow. Also ich bin. Ja, gut, aber wie schlank muss. Das weiß ich, kommt auf die Frau an wahrscheinlich, ne? Aber ist halt die Frage. Also ich war mal ein bisschen dicker. Irgendwann bin ich halt sehr schnell gewachsen und seitdem bin ich dünner. Und durch die Trägheit der Masse ist dann sozusagen alles nach unten gegangen. Alles nach unten gerutscht, ja. Aus meinen Füßen rausgerutscht. Ja. Ja, ich war mal dicker und es war nicht schön. Nee. Aber ich war nicht so dick wie du als Kind. Also wie du als Kind warst. Aber wärst du gerne mal wieder dick oder ist es... Für einen Tag, ja. Ich wär alles gerne mal für einen Tag. Aber wärst du mal einen Tag so richtig fett? So richtig, richtig, so 300 Kilo fett? Nee, das finde ich zu krass. Aber allein, wie sich das anfühlen müsste, vom Körpergefühl her. Ja. So einfach so die eigene Armlehne zu sein. Weil Armlehne ist ja eine geile Sache. Also immer, wenn ich eine Armlehne habe, sage ich, geil, super, der Tag wird gut. Armlehne, mein Arm ist gerettet für heute. Aber wenn du halt selber so eine Armlehne hast, ist doch mega gut. Ja, vor allem, du kannst ja, es gibt ja verschiedene Arten von dick sein. Und es gibt ja die eine Art, wo du halt so dick bist, dass es unangenehm ist, in zum Beispiel Flugzeugsitzen zu sitzen. Aber dann gibt es irgendwann so dick sein, dass man sich auf sich selber quasi, dass man wie so ein. Dass man sein eigener Sitz ist. Ja, ja, genau. Und dass man auf sich selber quasi auch einschlafen kann. Und sein eigenes Boot auch so. Du brauchst halt dann auch keine Fahrzeuge mehr. Die können ja auch einfach dann so den Kopf runter machen und es liegt halt weich. Und die können dann einfach so Dinge auch auf sich abstellen. Das finde ich auch eine ganz geile Sache. Das ist richtig gut. Und die können einfach dann auch sich so auf sich selber einschlafen, wie so ein Fatboy. Oh, passt sogar. Ups. Ja. Ja, finde ich ganz gut. Das finde ich echt ganz gut. Ja. Es ist nur diese. In Extremen fühlen wir uns halt, glaube ich, auch wohl. So entweder so das wirklich? Humor funktioniert in Extremen, wir auch. Wir funktionieren wie Humor. Je extremer eine Situation, desto mehr fühlen wir uns da. Was war denn die letzte extreme Situation, in der du dich wohlgefühlt hast? Du sitzt den ganzen Tag zu Hause, isst deine scheiß Beefy Roll und masturbierst vor deinem scheiß Kampffisch. Weinend. Mehr machst du doch nicht. Ja, weinend. Ja. Ich fühle mich ja nicht wohl pfeifend. Dabei. Pfeifend. Ja, hast du mal so Extreme gemacht, so eine Extremsportart oder sowas? Nein. Bungee-Jumping. Hallo, du kennst mich doch natürlich nicht. Du bist zu faul, ne? Ich habe, glaube ich, seit 12 Jahren das Land nicht mehr verlassen. Ich bin einfach zu faul. Was war das Weiteste, wo du jemals von zu Hause weg warst? Ich glaube, Nordengland, so Achilles Islands, so der nördlichste Punkt vielleicht. Und da hat es dir gefallen? Und in Sizilien war ich auch mal. Und da hat es dir gefallen? Ja. Guck mal. Da habe ich es doch bewiesen. Und der nächste Anrufer bei Stefans Late Talk. Wir begrüßen Felix. Hallo Felix. Hallo. Hallo Felix. Entschuldigung, also ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich heiße Felix. Hallo Stefan. Hallo Felix. Du bist durchgekommen, gut durchgekommen? Ja, genau. Ja, ich rufe hier an aus einer Telefonzelle. Ich habe sehr lange gebraucht, die Telefonzelle zu finden tatsächlich, aber ach, jetzt wo ich dran denke, ich hätte eigentlich auch mit dem Handy anrufen können, aber jetzt bin ich schon hier. Alles klar, und Felix. Ich bin jetzt extra in die andere Stadt gefahren. Da wollte ich fragen, ob ich da die Kosten für die Fahrt. Nein, natürlich nicht. Felix, was ist der Grund, warum du anrufst? Wie geht's dir? Ich bin in Geldnot gerade. Ja? Ist das der Grund, warum du anrufst? Das ist der Grund, warum ich anrufe. Ja, ich habe sehr, sehr viel Geld verloren tatsächlich, weil ich hatte so eine Hose, da war, ich habe immer ein Messer dabei. Ja. So ein Teppichschneider, und der hat mir die ganze Hose aufgerissen, und da habe ich sehr viel Geld verloren tatsächlich über die Jahre hinweg. Und jetzt habe ich kein Geld mehr tatsächlich. Ist dir das mittlerweile aufgefallen? Hast du die Hose gewechselt? Das ist mir gestern aufgefallen tatsächlich, als ich auch mein Messer verloren habe tatsächlich dadurch. Was natürlich das Problem einerseits behoben hat, ne? Also das Lochproblem, also die Ursache ist behoben. Mhm. Das Loch jetzt allerdings noch nicht, ne? Also es wird jetzt nicht noch schlimmer, das Loch wird nicht größer, was gut ist. Das Problem hat sich mehr oder weniger selbst gelöst, und ich hoffe eben, dass sich jetzt auch mit den finanziellen Problemen auch auf die Art selber löst. Hast du die Möglichkeit, durch Verwandte oder Freunde an Geld zu kommen? Die sind in der anderen Stadt tatsächlich. Weil wie gesagt, ich bin jetzt in die andere Stadt gefahren, um die Telefonzelle zu finden. Und ich habe leider auch kein Geld mehr, jetzt hier zurückzukommen. Das heißt, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, falls ihr irgendwie mir ein bisschen Geld da überweisen könnt oder halt geben könnt, damit ich auch wieder in die Stadt zurückkomme, wäre halt ganz nett eigentlich. Hast du jemals viel Geld? Würdest du die jemals als, sagen wir mal, ausgewogen finanziell ausgestattet bezahlen? Ich hatte sehr viel Geld, ja. Ich bin ja, ich arbeite ja beim Amt. Mhm. Danke, Felix. Danke. Wir können dir leider nicht helfen. Aber danke trotzdem. Schönen Abend. Als nächstes bei Stefans Late Talk. Wir begrüßen Tim. Hallo, Tim. Hallo, Stefan. Oh, da höre ich gerade, wir müssen kurz Pause machen. Tim, wir rufen dich gleich wieder zurück. Herzlich willkommen bei Stefans Late Talk. Hier sind wir wieder und wir begrüßen zurück in der Leitung Felix. Hallo. Hallo, Stefan. Felix nochmal. Jetzt wartet hier gerade ein Mann vor der Telefonzelle tatsächlich darauf, auch ans Telefon zu können. Womit bezahlst du gerade, Felix? Ich habe tatsächlich jetzt die letzten 2 Euro, die ich hatte, habe ich in die Telefonzelle geworfen. Und genau. Oh, ich glaube, der Mann hat mein Messer gefunden. Auf jeden Fall, er hat zumindest ein Messer in der Hand. Und er zeigt es mir gerade. Das ist nett von ihm. Tatsächlich ein schöneres Messer, als ich hatte. Wahrscheinlich hat er. Frag ihn vielleicht mal laut fuchtelnd und angsteinflößend, ob er das Messer zurückgeben kann. Ja, ich kriege leider die Tür auch nicht auf, weil er steht jetzt gerade direkt vor der Tür und er hält die Tür zu. Ja. Und aber er zeigt mir sein Messer nochmal. Also es ist ein schönes Messer. Wahrscheinlich hat er gemerkt, dass ich mein Messer verloren habe und will mir jetzt seins geben. Aber ich kann gerade nicht mit ihm kommunizieren tatsächlich. Also egal, was du jetzt machen willst, ruf auf gar keinen Fall die Polizei an. Das würde ihn nur verunsichern. Mhm. Wir warten noch kurz die Situation ab und wir melden uns gleich bei Felix wieder. Genau, bis dann. Ciao. Gleich, ciao. Herzlich willkommen. Hallo, ich bin's nochmal. Sie hören Stefans Late Talk. Wir begrüßen Sonja. Hallo, Sonja. Hallo, Stefan. Sonja, hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut. Sonja, was ist der Grund, warum du anrufst? Ach, weißt du, Stefan, es ist echt immer so schwierig. Also, das Problem ist mit meinem Freund, ne? Also, ich bin mit ihm jetzt schon seit 3,5 Jahren zusammen. Und ich bin mir einfach nicht sicher, ob er irgendwie die Beziehung noch so ernst nimmt irgendwie. Also er hat in den letzten Tagen so ein paar Aktionen gebracht, wo ich mich schon gefragt habe, warum macht er das? Also er tut immer häufiger so, als sei er blind. Und er hat sich jetzt auch so einen Blindenstock besorgt. Mhm. Aber er ist nicht blind. Also ich weiß, dass er nicht blind ist. Was sagt er, dass er nicht blind ist? Ja, ich meine, jemand, der blind ist, hätte nicht so eine Freundin für mich, oder? Ja, ich bin sehr übergewichtig, massiv übergewichtig tatsächlich. Adipositas 3. Sehr, sehr fett. Und er hat. Ganz kurz, bist du so, das interessiert mich privat. Bist du so fett, dass du auf dich selber einschlafen kannst? Ich kann auf mir einschlafen. Ich lebe auch auf mir selbst tatsächlich. Ich habe ein kleines Grundstück und habe mir jetzt da auch eine kleine Wohnung gebaut und bin da auch sehr glücklich. Aber mein Freund auf jeden Fall, er tut so, als sei er blind. Und er hat sich jetzt so einen Blindenstab gesucht. Und er hat dann, er trifft mich auch manchmal mit dem Blindenstab. Er läuft dann so durch die Wohnung und haut mich dann manchmal so mit seinem Blindenstab. Und dann sage ich, Schatz, warum haust du mich? Und dann sagt er, ja, ich sehe ja nichts. Aber teilweise holt er auch sehr weit aus und also trifft greift mich auch direkt ins Gesicht mit dem Blindenstab. Mhm. Er sagt aber immer wieder, ich bin blind, ich weiß nicht, wo ich bin. Mhm. Was ist das, was treffe ich hier? Und dann sage ich, aber Schatz, ich bin's doch, kennst du mich nicht? Du kannst doch sehen, du schaust doch Fernsehen gerade. Also, ne? Aber er haut dann immer wieder mit dem Blindenstab auf mich drauf. Seit wann geht das so? Das geht jetzt seit 8 Monaten so tatsächlich. Und es ist einfach ein bisschen unangenehm, weil ich nicht weiß, wo das herkommt. Weil ich ja weiß, dass er nicht blind ist. Ne? Also, hast du ihn mal darauf angesprochen? Ich habe ihn bis jetzt noch nicht darauf angesprochen, tatsächlich. Ich frage immer nur, Schatz, warum, also du siehst ja, wo ich bin. Ne? Ich habe mich ja auch seit 12,5 Jahren nicht vom Fleck bewegt. Ich habe so eine Tonne bekommen tatsächlich zu meinem Geburtstag. Da bin ich drin. Und deswegen weiß er ja auch, wo ich bin. Also auch selbst wenn er erblindet wäre jetzt vor einem Jahr, wie er behauptet, wüsste er ja trotzdem noch, wo ich bin, weil ich ja immer in derselben Tonne drin bin. Aber komischerweise kommt er mit dem Stock immer. Also gab es eine Situation, die dieses Blindsein ausgelöst haben könnte? Was sagt er dazu? Also er sagt, er ist blind geworden, als er das letzte Mal mit mir Eis essen war. Da hat er gesagt, da hat er so viel Eis gegessen, dass er blind geworden ist. Das kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern, weil da war ich gerade im Ausland. Sonja, was hältst du davon, wenn du, um sicher zu gehen, dass er blind ist, ihm einfach 2 Gabeln in die Augäpfel rammst? Mhm. Ja, wir haben gar keine Gabeln mehr tatsächlich. Die Gabeln hat er alle verkauft. Ja gut, aber jeder andere spitze Gegenstand täte es auch. Ein Löffel. Einfach um sicher zu gehen, Sonja, damit dass er wirklich blind ist. Ja, gut. Das war's mal wieder bei uns, Stefans Late Talk. Und ich gebe zurück zum Podcast UFO. Da sind wir wieder. Finde ich toll, mal so ein bisschen Fremdcontent, oder? Also das war jetzt Robbie und Klaus. Wir haben reingeschaltet in eine neue Sendung. Das ist ein Comedy-Duo aus Bottrop tatsächlich, die jetzt gerade einsteigen ins Geschäft, ins Podcast-Geschäft. Wenn auch ihr eine tolle Idee habt, ein tolles Comedy-Duo seid, dann fragt doch einfach die Medienkuh. Comedy-Trio. Dann eher Radio Nukular, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, eher was in der Richtung. Ja. Was sind Podcasts, die du gerade aktuell hörst? Du hast mir vorgeworfen, ich wäre anachronistisch mit meinen Ideen. Nee, Arschloch habe ich gesagt, nicht anachronistisch. Ja. Das war so, glaube ich, falsch verstanden. Ich höre tatsächlich gerade die 2. Staffel Serial. Wow. Ja, mein Gott, deswegen habe ich sie vorgeschlagen. Du kannst doch nicht sagen, dass in den Jahren, gib nicht hinterher, während du die 2. Staffel Nein, die 2. Staffel ist relativ neu tatsächlich. Ja, das ist die perfekte Ausrede dafür, dass du mich gerade so genannt hast. Und Script Notes kann man sich immer gut anhören. Ist ein Podcast von Drehbuchautoren für Drehbuchautoren. Und ist sehr, sehr schön. Tatsächlich kann man sehr gut. Script Notes. Ja. Es ist soweit. Ich mache jetzt mein Salamini-Kombo auf. Aber kannst du ganz kurz vorlesen, was zumindest draufsteht, woraus dieser Teig besteht? Es ist wirklich, also ohne Scheiß, wenn man diese Packung umdreht, es ist nur Text. Ja. Und es ist einfach nur eine Salami in einem... Aber auch in Dialogform geschrieben, ne? Das ist seltsam. Hallo, hallo Frank. Es ist nur eine Salami in einem Teig und die ganze Rückseite ist ein riesen... Okay, es sind ganz viele Sprachen. Hallo Frank, wie viele Kalorien hat dieses Produkt? Du, ich glaube, dieses Produkt hat etwa 777 Kalorien. Das ist ja ganz schön viel. Wie viel davon ist denn Zucker? Keine Sorge, nicht nur viel ist Zucker. Ich werde jetzt mal so schön ich kann und so interessant wie ich kann die Rückseite vorlesen. Sie hören Salamini-Kombo von Marco. Weizengebäck mit Mini-Salami. DACH Zutaten. Weizengebäck 51%. Weizenmehl, Trinkwasser, Rapsöl, Palmöl, Kokosfett, Zucker, Hefe, Vollei, Weizen, Weißei. Trinkwasser? Warum denn? Was ist denn der Unterschied zwischen Trinkwasser und Wasser? Weizen, Eiweiß, Entschuldigung. Emulgator. Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. Säuerungsmittel, Zitronensäure, Natriumcitrate, Essigsäure, jodiertes Speisesalz. Es ist, wie gesagt, es ist nur ein Brötchen mit einer Salami da drin. Ich weiß nicht was. Magermilchpulver, Süßmolkepulver, Weizenmalzmehl, Verdickungsmittel, Gurken. Guacamole. Ich glaube, es ist ein Bayer, der es geschrieben hat. Er wollte Gurkenmehl schreiben aus Guacamole. Mini-Salami. Gagamehl, glaube ich. Und Scheiß, die Mini-Salami ist nur 49%. Salami. Es ist nur 49% Mini-Salami da drin. Ja, natürlich. Der Rest ist Brötchen. Aber es ist wesentlich mehr als 50% Salami da drin. Naja. Schweinefleisch, jüdisches Speisesalz, Taubenzucker, Gewürze. Natrium ist gebaut. Glaubst du, wir haben nichts mehr zu sagen, Stefan? Glaubst du, dass wir sind langsam an dem Punkt angekommen, wo wir einfach keinen Content mehr haben, wo wir einfach Dinge vorlesen müssen? Ja. Wir haben auch überlegt, ob wir das Genre-Podcast einfach eine neue ins 21. Jahrhundert katapultieren. Indem wir, sagen wir mal, einfach Geschichten erzählen jede Woche aufs Neue. Oder Sudoku vorlesen. Ja. Lecker. Ich habe noch eine Avocado tatsächlich für heute Abend, habe ich mir aufgehoben. Werde ich mir jetzt gleich einverleiben. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was mit dir und dem Avocado heute Abend noch geht. Vor allem die Avocado, was ich ganz toll finde, hat einen kreisrunden, tischtennisballgroßen Kern. Ja, und tatsächlich in die vernünftige Guacamole wird auch der komplette Kern noch reingerieben, tatsächlich. Was findest du an diesem Funfact so interessant, dass du es jedes Mal erzählst? Ja, dass man Kerne ja in der Regel nicht isst. Das macht dich verrückt. Ja, das macht mich wirklich verrückt. Man isst Kerne. Bei Erdbeeren isst man Kerne auch mit. Nein, das sind keine Kerne. Erdbeere sind ja Gemüse. Ja. Tatsächlich. So, wir wollen Fashion Content auch diese Woche wieder präsentieren. Deswegen hat Florentin jetzt sich drei tolle Geschichten ausgedacht, die er heute noch erzählen will. Und ich freue mich darauf. Auf diesen Teil der Sendung freue ich mich schon seit eigentlich heute Morgen. Es ist ja interessant, weil man denkt ja in Sprache, ne? Und man kann sich ja oft nicht vorstellen, wie jemand, der mit einer anderen Sprache aufgewachsen ist, die Welt vielleicht ganz anders sieht. Und zum Beispiel habe ich mir überlegt, in der englischen Sprache ist es ja so, da liegen ja die Worte Grape und Rape sehr nah beieinander. Das heißt, immer wenn du Grape sagst, sagst du auch Rape. Und wir können uns gar nicht vorstellen, wie unsere Welt aussehen würde, wenn Weintraube und Vergewaltigung einfach sehr ähnlich klingen würden. Was hätte das für einen Eindruck auf unser Unterbewusstsein, auf unser gesamtes Sprachverständnis? Ja, vor allem Jerk. You are a Jerk. Heißt so viel wie du bist ein Vollidiot. Mhm. Idiot. Aber Jerk off heißt ja... Ja, das heißt ja, du bist ein Wichser. Ja. Nee. Doch. Es heißt eigentlich sowas wie Vollidiot. Ja, Wichser heißt auch Vollidiot. Ja, aber Wichser ist halt ein viel, viel schlimmerer Ausdruck. So. Dieses danach war international für, das war komplett Bullshit. aber Zeichen. Ja, fällt kein Beispiel ein, aber das ist auch, geht doch oh Mann, ey. Nur weil du seit Monaten irgendwie dieses Bit überlegt hast, weil es was semi-gut ankommen wird, sagt von Zug, und ich mir jetzt kein Beispiel zu einfällt, lass mich nicht fertig machen von dir. Das schneide ich raus. Nein, wir schneiden heute nicht. Das ist die Regel. Nee. Ja, okay. Und glaubst du, dass sie jetzt quasi ein eher sanfteres Verhältnis zur Vergewaltigung haben? Ja. Ja, auch einfach oder haben die Probleme mit Grapefruit. Reime. Ne? Also Reim ist ja ein kulturell sehr zentrales Element eigentlich. Und es wird ja einfach durch die Sprache definiert, was ein Reim ist und was nicht. Welche Worte zusammenpassen. Und wenn du jetzt einfach Grape auf Rape reimen kannst, im Deutschen aber nie auf Vergewaltigung so gut wie gar keine guten Reime findest, könnte es etwas sein, dass das Wort Vergewaltigung in Poesie oder in Rap, also im Sprachgesang, schlicht nicht vorkommt, einfach weil es keine Reime darauf gibt. Weil du es einfach nie als letzte Silbe verwenden kannst. Das heißt, du definierst ja schon mit dem Sprachvokabular das potenzielle Vokabular der Kunst und Kultur und Poesie. Und das, da möchte ich mal einhaken, dass das einfach eine Frechheit ist. Ich habe ein Gedankenexperiment gelesen neulich in der Wissenschaftszeitung. Ohne Scheiß. Gott, pass auf. Was ist denn eine Wissenschaftszeitung jetzt schon wieder? Wired. Bravo. Mediamarkt-Prospekt. Die Bravo ist für mich eine Wissenschaftszeitung. und ich fand die Frage extrem gut. Also angenommen, man würde die Menschheit nullen. Quasi, man würde, die ganze Menschheit hätte ihr Wissen noch, aber du würdest sie komplett alles wegnehmen, was sie besitzen. Quasi nur auf eine Welt setzen, die nur aus Natur besteht. So steinzeitmäßig. Saarland-mäßig. Genau. Wow. Cool. Saarland-Gags. Wow. Cool. Und sehr gut. Ist das das Ensemble-Denken, von dem du immer redest? Ja. Wow, cool. Wie lange würde die Menschheit brauchen in diesem Stadium, um ein iPhone zu bauen? Nur ein einziges funktionsfähiges iPhone. Finde ich mega spannend. Und ich glaube, in etwa genauso lange, wie sie gebraucht haben. Weil du brauchst alles, was davor passiert ist, brauchst du für das iPhone. What? Außer die Wissenschaft halt. Ja, eben. Aber das ist ja das, was so lange dauert. Bist du mal bei A Quadrat plus B Quadrat C Quadrat angekommen ist, dauert es ja schon 10.000 Jahre. Ja. Und da bist du instant. Wie lange glaubst du, brauchen die Menschheit dafür? 40 Minuten. Bis sie ein funktionsfähiges iPhone aus der Natur haben. Ja, wenn alle zusammenarbeiten und wirklich intensives Brainstorming betreiben und du viele kleine, flinke Kinderhände hast, die das Titanium aus einem afrikanischen Berg kratzen. Relativ schnell gemacht. Die andere Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie alt müssten Menschen mindestens werden, damit eine funktionierende Gesellschaft entsteht? Also angenommen, alle Menschen sterben im Alter von 14. Würde dann eine funktionierende Gesellschaft entstehen oder nicht? Doch, klar. Weil du dann, also ich sag mal, es hat ja einen Grund, warum sie mit 14 sterben. Weil sie dann dementsprechend an Altersschwäche sterben, weil sie ausgewachsen sind. Da hätten sie aber. Ja, aber, sie haben die körperliche und geistige Reife eines aktuellen 14-Jährigen. Ja, hatten denn damals die mit 40 gestorben sind und aussahen wie ein Greis? Nein, damals waren Leute mit 8 Jahren ja schon uralt. Die sind ja damals im Alter von 3-4 Jahren gestorben in der Eiszeit oder so, die Steinmenschen. Urzeitmenschen, die waren ja mit 2. Die waren wahnsinnig klein. Die waren klein. Wahnsinnig klein. Ja, ja. 12 Zentimeter groß. Ja, mit 4 war nichts mehr mit Mammutjagd. Mit 4, da hängst du nur zu Hause rum und hast irgendwie Bilder gemalt oder so. Und gehst um 5 Uhr ins Bett, während du Aktenzeichen ins Internet guckst. Und dich einfach zu Bingo oder triffst mit den anderen 4-Jährigen. Ja? Mega uncool. Ja, ich weiß nicht genau. Finde ich ganz interessant. Hey! Boah, man muss aber ganz ehrlich sagen, ne, wie du hier rumlungerst gerade. Ja, ich bin völlig weggedreht. Ich finde das so unangenehm. Du läufst seit Wochen, die Firma sind junge Studenten-Charaktere, die sich hier freuen, jeden Tag sich ein Hemd anzuziehen, eine Jeans anzuziehen und zur Arbeit zu kommen, in einem gepflegten Outfit. Der Bart sitzt, die Frisur sitzt. Komm hier rein morgens, gut gelaunt, mit einem Kaffee to go. Du kommst jeden Morgen mit so einem schluffigen Rocket Beans T-Shirt und einer Jogginghose hier rein. Ja, jeden ich hab Morgen einfach weint Sonja auf der Treppe, wenn sie dich sieht. Nein, ich habe einfach eines Tages beschlossen, ich trage nur Jogginghosen, weil es einfach mega bequem ist. Und das ist mega bequem. Und du sparst dir die Unterhose. Nein. Doch. Sag mir bitte die Unterhose an. Ich will das nicht sehen. Nein, aber es ist wirklich mega entspannt. Und es ist ein anderes Körpergefühl einfach. Du bist einfach schon von morgens einfach im Slack-Modus. Du bist einfach schon direkt, sagst, oh, Leute, was geht ab, komm. Ja, aber ich muss sagen, also für wen trägst du Kleidung? Für dich oder für die Umwelt? Für die Zuschauer, für die Hörer. Ja. Aber warum? Ja, aber ich glaube, das war genau der Switch, den ich gemacht habe. Umgeschalten von, weil ich habe mich früher immer sehr, sehr gut gekleidet und hatte einen sehr exquisiten. Unangenehm gut, muss ich sagen. Es ist schon aufgefallen, so oioioioioi. Ja, ein bisschen schick. So ein bisschen. Oh, was war denn dieser Leinenanzug? Ups. Ja, ja. Der Poncho, den er jetzt da trägt. Uiuiui. Farblich sehr gut getroffen. Aber Poncho wäre doch eigentlich das Äquivalent zur Jogginghose für den Oberkörper eigentlich für dich, oder? Ja. Also nächste Woche oder nächsten Monat kommst du dann mit Jogginghose und Poncho hier. Ich wollte einfach mal die Burka ausprobieren. Weil die Burka löst alle Probleme. Du chillst einfach dein scheiß Leben. Deine Frisur ist völlig egal. Frisur ist scheißegal. Einzig ob du Pickel im Gesicht hast, scheißegal. Du chillst einfach dein Leben. Du machst gar nichts mehr. Aber es ist nicht zu warm draußen. Da gibt es kurze Burkas irgendwie. Bestimmt in einem Heute-Show-Sketch oder so. Denn der Mini-Rock für die Burka oder sowas. Wow. Toll, Stefan Titze. Dass wir jetzt schon in dem Niveau angekommen sind. Wow. Wir unterstützen uns, denn wir sind ein Team. Wir sind Ensemble-Denken. Wir machen das zusammen. Das ist unser Projekt und wir haben uns gern. Aber würdest du, angenommen, du würdest den ganzen Tag Homeoffice betreiben, würdest du dich dann anders anziehen? Nee, weil da halt auch keine anderen Menschen sind. Und halt, zu Hause trage ich immer eine Jogginghose, manchmal auch gar nichts. Was unangenehm ist, weil ich, wie gesagt, im Erdgeschoss wohne. Und viele Kinder immer direkt vor der Wohnung. Sehr viele Kinder, auch bei mir in der Wohnung sind. Ja. Da kommt die Katzenklappe rein, ne? Die Fischklappe. Entschuldigung, ich habe echt immer noch Husten, kriege ich nicht ganz weg. Hau noch was raus. Alles klar, ich wollte noch was raushauen. Dazu muss ich ein bisschen uncool ausholen. Ich habe, wie gesagt, ich gucke gerade die Serie Comedians in Cars Getting Coffee mit Jerry Seinfeld. Mega cool. Muss ich jedem empfehlen. Auch uralt, was ich auch jetzt erst entdeckt habe. 4, 5,5 Jahre. 5,5 Jahre alt, locker. Die Folge mit Barack Obama, die ich gestern gesehen habe, auch locker schon 8 Jahre alt. egal. Die fand ich echt lustig, weil der hat ihn dann besucht und der konnte halt nicht mit dem, der lädt immer Comedians ein und fährt mit denen irgendwo hin, trinkt mit denen Kaffee, fährt wieder zurück, alles cool. Barack Obama konnte er nicht abholen und wegfahren mit ihm, weil Barack Obama nicht in einem fremden Auto das Grundstück des Weißen Hauses verlassen darf. Ja. Das heißt, er sitzt dann vorne irgendwie so ein Typ, so ein Secret Service Dodri, wahrscheinlich, ja. So ein Typ einfach, der ihm sagt, du kannst ihn nicht rausfahren, Herr Präsident. Ja. Das heißt, was ist der Präsident eigentlich? Er ist eine Art Geisel. Er ist wirklich so gefangen in seinem Kosmos. Er ist wirklich eine Art Geisel. Leute sagen ihm, du bist gefangen jetzt für immer. Solange du das Amt ausfüllst, nehmen wir dich gefangen. Wie so ein Haustier. Du darfst nicht raus, mach was für uns, regiere für uns, mach uns eine bessere Welt. Aber du darfst nicht raus, du darfst nicht das Haus verlassen. Ja, Präsidentschaft ist ein Geben und Nehmen. Er kann dafür halt auch einen Atomkrieg anzetteln, muss dafür aber halt auch mal sagen, okay, du kochst dir nicht dein eigenes Essen, weil du könntest ja dran sterben. Ja, und dann ist halt so ein Typ und der steht dann draußen, irgendwie so ein schlecht bezahlter Typ, der einfach ihm sagt, Herr Präsident, du darfst nicht raus. Vor allem, da denke ich mir, ist er nicht eigentlich der geheime Held so der USA? Ja. Der Typ, der den Präsidenten verbieten darf? Ja, oder die Leine, an die der Präsident hängt. Ist das nicht eigentlich der wahre Patriot? Die Fußfessel, die der Präsident trägt. Ja. Der Scharfschütze, der jederzeit bereit ist, abzudrücken. Ja, finde ich mega interessant. Aber allein, wenn du dir zum Beispiel anschaust, was diese ganzen Wahlkampfkampagnen ja kosten, ja, Millionen, Abermillionen fließen da rein, da kann man dann schon mal sagen, wenn der Typ da mal Präsident ist, dann hat er auch verdammt nochmal nicht zu sterben, weil es einfach auch scheiße teuer war, den zum Präsidenten zu machen. Klar, da gibt es Leute, die sagen, auf gar keinen Fall, ist mir scheißegal, was der will. Wir haben da wahnsinnig viel Geld reingebuttert, die Partei und die Leute. Und dann fahren die durchs Land und machen da diese Transparente und so. Und jetzt stirbt der Idiot. Und jetzt denkt er, er könnte irgendwie Smarties essen und stirbt da an so einer Smarties-Schale erstickt. Was soll das denn? Ist ja klar, dass die Leute das nicht wollen. Glaubst du, es wurde mal ein Tod eines Präsidenten krasser vertuscht gemacht, als er war? Weil er eigentlich nur irgendwie an einer Avocado verschluckt gestorben ist. Ich glaube, John Wilkes Booth war der eigentliche Held, weil er Lincoln erschossen hat, nachdem der irgendwie an einem Oreo-Keks erstickt ist. Erstickt wäre. Und er sagte, nee, so kann er nicht in die Geschichte eingehen, ich erschieße ihn jetzt noch. Ich glaube, und hat ihn so zum Märtyrer gemacht. Eigentlich, wenn du wirklich hinter dem Präsidenten stehst, hast du die moralische Pflicht, ihn zu erschießen, um ihn über seinen Tod hinaus zu einem Märtyrer, zu einer Figur, zu einer Leitfigur zu machen. Wenn du jetzt Barack Obama in seinem letzten Amtsjahr noch erschießen würdest, würde er aber sowas von fucking Sanders gewinnen. Ist schon ein bisschen gewinnen. Zu spät, ne? Aber er würde schon als sagen, Legende eingehen. Die Mehrheit würde sagen, danke. Gut. Oh, jetzt hat auch ein bisschen genervt gegen Ende. Ein bisschen den Jump gescharkt. Oh, geil. Und ein bisschen reicht jetzt auch. Ja. Nee, aber ich glaube, das von dem Jahr hätte man machen würden. Ich glaube so ein George Bush hätte sich gewünscht, in seiner letzten Woche erschossen worden zu sein. Ja. Weil der ist es als Mega-Loser der Geschichte. Keiner mag ihn, er ist ein Trottel, Depp, hat den ganzen Irakkrieg und so einen ganzen Scheiß verbockt. Ich glaube, der hätte schon gesagt, wäre schon geil gewesen, wenn ich noch erschossen worden wäre, als Held in die Geschichte eingegangen zu sein. So hat bei eBay auch angeboten, der mich erschießt. Genau. Oh, warte mal, ich muss noch ganz kurz bei eBay gucken. Du verkaufst Stühle. Ich verkaufe tatsächlich gerade Stühle. Und ich habe tatsächlich jemanden gebeten, für mich zu bieten einmal. Und ich weiß, das ist eine gute Idee. Das darfst du unscheiß nicht sagen. Es ist wirklich strafbar. Nein. Es ist hochgradig strafbar. Das ist ja nicht strafbar. Und das ist doch schlimmer gerade, was ich mache. Dich in die Pfanne zu hauen und erst zu sagen, das ist strafbar, was du gerade erzählt hast. Weil dann werden Leute, die wachen dann nochmal auf aus dem Halbschlaf und sagen, Moment kurz, was ist da gerade passiert? Was ist das denn für ein Strafbestand? Tatbestand? Das öffentliche Verunsicherung des Marktes. Paragraph Zmietz. Öffentliche Verunsicherung. Sag bitte nicht Drölf. Die öffentliche Verunsicherung des Marktes. Nein, ist es Betrug oder was? Verunsichert. Das ist der Markt. Verunsichert. Das ist der Markt. Verwirrung. So ein, wie jetzt? Moment. Hä? Sechs Designerstühle für 300 Euro? Was? Moment. Die Verwirrung des Marktes. Verunsicherung des Marktes. Nein. Das ist doch Angebot und Nachfrage. Das ist doch die Idee von Kapitalismus. Dass du Dinge so teuer verkaufst, wie es geht. Und wenn da so ein Typ mit einem Schnurrbart in einen Laden kommt. Können Sie auch nicht neben die Avocados im Netto stellen und sagen, ich gebe Ihnen 30 Cent pro Frucht. Da würdest du auch dem... Doch, das kannst du sagen. Dann sagt der unterbezahlte Netto-Pakistani halt, nos comprendos alemandos. Ja, oder sagt nicht, einfach das nein. Das war gerade nicht das richtige Beispiel. Du kannst nicht... Naja, ich glaube, die Hälfte der heutigen Podcast-Folge ist dafür raufgegangen, dass Stefan Beispiele sucht und alles führt ins Nichts. Pass auf, die Nachfrage treibst du ja künstlich in die Höhe. Ja. Indem du Leute engagierst, die das von dir kaufen wollen, die es aber gar nicht wollen. Ja. Du manipulierst Angebot und Nachfrage und die macht den Markt, tatsächlich. Das ist einfach. Ja, aber du kannst auch, wenn du einen Limonadenstand aufmachst, kannst du doch deinem Bruder sagen, hey, komm mal vorbei und kauf eine Limonade, damit andere Leute denken, hey, der hat gute Limonade. Das ist doch nicht verboten. Du kannst doch deinem Bruder sagen, was du willst. Das ist nicht vergleichbar, weil du nur eine Sache demnach verkaufst. Also es wäre wie eine Auktion. Die dürfen bei Christie's, können die auch nicht sagen, zum Ersten, zum Zweiten, an den Herrn, oh nein, oh, da treibt den Preis in die Höhe, weil er mehr bietet. Natürlich. 10.000 Dollar. Aber du weißt doch nicht, ob er den Preis in die Höhe treibt oder ob er es wirklich haben will. Ich glaube, das Einzige, was verboten ist, ist Kartellbildung, dass du dich halt die Preise absprichst mit anderen Firmen. Das machst du ja in dem Sinn, indem du anderen Leuten sagst, Ja, ich möchte auch nichts. Ich gehe jetzt mal kurz raus, weil ich ein bisschen wütend bin über deine Art, wie du mit eBay umgehst. Ja, weil du sagst, ich hätte eine Straftat on air begangen und ich mich, er verteidigt sich, bin ich jetzt der Böse oder was? Ja, meine Mama ist verboten und ich finde es auch nicht cool, wie du damit umgehst. Ich meine, ich war derjenige, der den Preis in die Höhe getrieben hat, aber ich glaube, es ist einfach nicht gut. Also, falls ihr uns anklagen wollt, eine Anzeige erstattet wollt, wegen Volksverhetzung und oder Verunsicherung des Marktes, dann einfach an die BTF GmbH, Ausregerstraße 159. Clever. Sehr gut. Da werden die uns nie vermuten. Sehr gut. Ja, gut. Stefan, willst du noch ganz kurz mal erklären, wie ein Mikrofon funktioniert? Als Abschluss. Wieso? Nö, einfach damit die Leute verstehen, was gerade passiert ist. Das hier, was ihr hört, ja, ist ein Popschutz. Mhm. Den mache ich jetzt mal ab. So klingt es ohne Popschutz. Mhm. Also was heißt das? Popschutz bewirkt ist was? Ist so eine Art, das ist quasi so eine geballte... Art Kondom. Genau, das ist eine Art, das ist ein geballter Luftstrom, die Membran eindrückt sozusagen. Ja. Das verhindert das quasi, weil es die Luft ein bisschen streut. Da drin haben wir eine sogenannte Großmembran. Wir sprechen in Großmembranmikrofone der Marke Sennheiser. Es gibt aber auch noch andere Marken wie Norma, zum Beispiel Penny oder auch Edeka oder aber auch Lemmy. Nicht zu vergessen. Cola. Aber auch Shell und Kaffee. Da drin werden quasi die, es sind ja Wellen, Schallwellen, die werden aufgenommen, gespeichert. Wie? Und über Kabel, das weiß ich nicht, hör auf, Fragen zu stellen jetzt. Die werden dann in den Kabel gesendet, rein in den Äther auf die Datenautobahn. Was ist ein Äther? Der Übermittler. Da dienen dann in dem Fall Kupferkabel. Die wurden mir mal geklaut, weil Kupfer kann man verkaufen. Hinten raus bin ich ein bisschen abgedriftet, aber ich glaube, ich habe in etwa verstanden, wie Mikrofone funktionieren. Ja, gut. Danke. Ich finde es immer interessant, dass wir einfach ein paar Sachen erklären sollen. Die Welt erklären. Wir haben einfach schon gewisse Wissen angehäuft. Nächstes Mal erklären wir, wie ein Flugzeug funktioniert. Einfach mal gucken. Jetzt, wo ich gerade einen Eimer sehe. Wie funktioniert ein Eimer? Wie läuft das eigentlich? Wie kann man Dinge reinwerfen? Wie kann man Dinge rausnehmen? In meiner Schule damals, wurden nie viele lustige Sachen gemacht eigentlich. Ich fand immer alle Sachen so ein bisschen, ich lasse mal in der letzten Reihe und wenn jemand einen Gag gemacht hat, bei dem die ganze Klasse gelacht hat, da dachte ich mir immer so, ja. Ja. Ganz schlapp. Mein Gott. Sackt so in sich zusammen. Aber dann hat jemand einmal, da waren damals diese YouTube-Tutorials und Unboxing-Videos kamen so hoch. Und hat ein Typ, ein Kumpel von mir damals, ein YouTube-Video gemacht, das einzige Video auf seinem Kanal, wie er diese Luftpolsterfolie erklärt. Wie er einfach erklärt, wie die funktioniert und was man damit machen kann und dass man die auch poppen kann. Mhm. Das war ein echt lustiges Video, ja. Alles klar. Ciao. Ciao, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Neo. Radikal. Wir sind Neo. Freut euch auf nächstes Mal, wenn wir erklären, wie Flugzeuge funktionieren. Und falls ihr wissen wollt, wie ein Raumschiff funktioniert, UFO, dann heben wir jetzt ab. Antenne Alderaan, Antenne Alderaan, hört zu, hört rein, schaltet unbedingt rein. Radio Tatooine, Radio Tatooine. Auf keinen Fall. Radio Tatooine. Antenne Alderaan. Der interessanteste Podcast südlich von Dagobah. Südlich von Hoth. Entscheidet euch. Ciao. Ciao. Seth MacFarlane hat Josh Lucas. Ciao.